Berlin seit Jahrzehnten bist du nun besetzt. Es stapelt sich stinkender Unrat. Deine Bürger werden neu ersetzt durch Marionetten Tag für Tag. Berlin, es läuft keine Zeit, doch werden wir treu zu dir stehen. Der Kampf beginnt für die Freiheit, auf das wir die ganze alte Fahnen wehen. Oh Berlin, wie lange liegt so schon in Feindes Hand? Zerschunden scheint dein herrlicher Grund. All den zum Trotz ahnet es Widerstand und er schüttet zu dir unser Bund. Berlin, es läuft keine Zeit, doch werden wir treu zu dir stehen. Der Kampf beginnt für die Freiheit, auf das im Glanze alter Fahnen wehen. Berlin, du steckst immer noch im Würgegriff. Seit Jahren herrscht tief finstere Nacht. Das Ende naht für das sinkende Schiff und obendrein ein Schwuler an der Macht. Berlin, es läuft deine Zeit, doch werden wir treu zu dir stehen. Der Kampf beginnt für die Freiheit, auf das im Glanze alte Fahnen wehen. Berlin, es läuft deine Zeit, doch werden wir treu zu dir stehen. Der Kampf beginnt für die Freiheit, auf das im Platz alte Fahnen wehen.